Deutschlandfunk Soundcheck. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight. Das Thema heute, ohne Worte, Hip-Hop-Instrumentals. Am Mikrofon ist Thomas Selber. Guten Abend. Now approaching midnight. Der Amerikaner DJ Shadow mit Midnight in a Perfect World von seinem Album Introducing. Auf dieser CD spielt Sprechgesang, der ja sonst untrennbar zum Hip-Hop gehört, eine untergeordnete Rolle. Vielmehr im Vordergrund stehen die zusammengemixten Sounds, Samples und die Atmosphäre, die das Ganze vermittelt. Heute geht es um Hip-Hop-Instrumentals, also der musikalischen Grundlage der Hip-Hop-Stücke. Stücke wie gerade, die zwar noch Hip-Hop-Elemente haben, aber dennoch so etwas wie eine eigene Kunstform geworden sind. Wo gab es die ersten Hip-Hop-Instrumentals? Schon mit den ersten Hip-Hop-Maxis, bei denen es auch oft eine Instrumentalversion gab. Das gleiche Stück, aber ohne Gerappe. Beispiel von 1989, Ministers of Black Information mit Step Into My Office. Step in my office. Step in my office. If you a dancer, no need to have them. pounds on the mall and came through the door. Summertime von DJ Jesse Jeff and Fresh Prince in der Instrumentalversion. Man hört bei Instrumentalversion ziemlich genau raus, welches Originalsample oder Stück dem Hip-Hop-Song zugrunde liegt. So taucht Summer Madness von Kool & The Gang als wichtiges Element bei diesem gerade gehörten Summertime auf. Das trifft übrigens auch für den nächsten Song zu. Auch dieses Sample oder ein ähnliches Sample taucht in dem folgenden Song auf. Es ist kein Instrumental zu einem Hip-Hop-Stück, sondern eine Art Visitenkarte von einem der talentiertesten Hip-Hop-DJs, dem New Yorker DJ Premier. We'll be right back. Ich gebe zu, die Ankündigung für DJ Premier kam etwas früh. DJ Premier werden wir im Laufe dieses Programms auf jeden Fall hören. Das war jetzt Soon mit Killer Verité, ein französischer Rapper. Und das war die Instrumentalversion dieses Songs. Hip-Hop-Instrumentals sind oft besser durchzuhören als das gleiche Stück mit Textanteil. Und gerade deutsche Hip-Hop-Formationen haben mittlerweile ihre Lektion gelernt. Gemeint sind die Produzenten der Musik. Ob es jetzt DJs oder reine Produzenten sind, ist eigentlich egal. Hier ist Blumentopf. We'll be right back. Blumentopf mit Flirtaholics und die Fantastischen Vier mit ihrem Song Raus, jeweils in der Instrumentalversion. Aus den wirklich frühen Tagen des Rap-Hip-Hop gab es Anfang der 80er noch nicht, stammen die Community People. Auf ihrer Maxi Education Rap gibt es auch eine Instrumentalversion, und da, wo normalerweise gerappt wird, treten gespielte Instrumente hervor. Das alles erinnert sehr stark an den Funk der 70er. Hier sind die Community People. We'll be right back. Partykeulchen-Rap von den Community People in der Instrumentalversion. Eine der deutschen Hip-Hop-Queens ist Cora E. Eines ihrer stärksten Songs, Schlüsselkind, gibt's auch in der Instrumentalversion. Hier werden Textpassagen wie Samples eingeworfen und dennoch steht die Ruhe und der Groove im Vordergrund. Patrick Steffen unter dem Pseudonym Captain Kolut hat unter The Galactic Adventures of Captain Kolut ein reinrassiges Hip-Hop-Instrumental-Album produziert, das hier ganz klar ohne Raps auskommt und mehr an die goldenen Zeiten der Soul-Musik erinnert. Wir haben den Namen gerade schon mal gehört. Die Rede ist vom New Yorker DJ Premier, der mittlerweile außer Gangsta, seiner eigentlichen Gruppe, mit der er auch bekannt geworden ist, so manch anderen Star der Hip-Hop-Szene mit Beats und Atmos versorgt. Seine Künste kommen ganz gut beim Instrumental von Royalty zur Geltung, einem Stück von Gangsta, dieses wirklich seltsame Piano-Sample, der Beat, der vor sich hin poltert und natürlich die Gesangskünste von Casey and JoJo. Gangstar mit Royalty in der Instrumentalversion. Bevor er Sammy Deluxe wurde, firmierte er unter dem Namen Dynamite Deluxe. Eine Maxi nannte sich Grüne Brille und da besticht auch der Instrumentaltrack der Hamburger Hip-Hop-Formation. Hören wir bis zu den Nachrichten noch einen Grenzgänger der elektronischen Musik, der auch so mit Hip-Hop seine Erfahrung hat. Die Rede ist von LTG Bukem und seinem Good-Looking-Label. Auf dem Sampler Earth präsentiert der Brite Low-Tempo-Instrumentals, die auch gut als Grundlage für Hip-Hop-Stücke durchgehen würden. Hören wir Rollercone mit Fictions und gleich gibt's eine weitere Stunde Hip-Hop-Instrumentals.